Es folgt ein Mitschnitt des Ganztagsseminars unter dem Titel Faschismusanalyse, Bewegung, Ideologie, Gesellschaft am 12. April 2008, organisiert von der Antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Ich habe extra sozusagen einen umfangreichen Text noch mitgebracht, der noch ein paar mehr Fakten sozusagen bringt, als ich sagen konnte. Wir haben eine Redeleitung. Von den Arbeitern gesprochen, die den Aufstand gemacht haben, sich gegen die Faschisten gewehrt haben. Hast du einen Ton behauptet, dass die Anarchisten sich ausverkauft hätten, aber hättest du schon mal erwähnen müssen, dass die meisten Arbeiter, die den Aufstand gemacht haben, den Faschismus verhindert haben, nicht Anarchistinnen waren? Glaube ich auch, habe ich da gar keine Probleme mit. Ein Problem ist doch, wie Anarchisten auf die Idee kommen können, eine bürgerliche Regierung einzutreten. Das ist doch vollkommen schizophren. Ja, und das ist die Ideologie, die zum Schlimmsten führt. Das ist doch gerade der Sinn der Sache. Das führt zum Schlimmsten. Ja. Wir haben wirklich eine Redeleitung. Ich finde es blöd, wenn ihr alle dazwischen quatschen. Ihr wart nie und kamen bis jetzt, Gott sei Dank. Und ihr diffamiert die Leute, die für eine andere Welt eingetreten sind. Ich sage es jetzt mal so. Und gelesen habe ich eine ganze Menge, weil unmittelbar in meiner Verwandtschaft eine ganze Menge in Spanien war. Deshalb habe ich mich damit beschäftigt. Also nicht so gleich mit Vorwürfen kommt, du wirst es mal lesen. Also da ist bei mir kein Platz. Das war nicht das Argument. Das Argument war eben dein Argument, dass ignorant wäre, die spanische Konterrevolution als solche zu bezeichnen. Es gab auch damals und es gibt heute gute Gründe dafür, diese Politik, die Erich Mielke zum Beispiel dort durchgesetzt hat, für Konterrevolution und Verbrecher zu machen. Erich Mielke war nicht einflussreicher. Es gab andere. Wir müssen jetzt echt nicht zwischen euch beiden eine Privatdiskussion hören. Schon aufgegeben haben. Entschuldigung, bitte, warst du den Folterkeller? Ah. Ja, genau. Gut. Jetzt reicht's aber mal langsam. Also du kannst hier nicht die ganze Zeit eine Privatdiskussion mit ihr führen und die ganze Zeit die Redeliste missachten und dazwischenrufen. Also jetzt ist erstmal bist du dran und die anderen Leute sind auch auf der Liste. Ja gut, ja, Junge mit der grünen Mütze. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was die Quintessenz ist. Also du willst wahrscheinlich nicht sagen, man soll Antifaschismus beiseite lassen. So, was du sicherlich gemacht hast. Ich weiß, ich will jetzt nur nicht schlecht. Also ich sage es halt einfach so, nach der Antifa-Debatte irgendwie, also Anfang der 90er haben wir gesagt, okay, wir benutzen nach dem Niedergang des Ostblocks irgendwie den Antifaschismus als Hebel, um irgendwo in der ostzonalen Steppe und so irgendwie von Nazis bedrohte Leute irgendwie halt zu linken zu machen. So. Das war ein Ansatz, der irgendwie auch schon zu der Zeit, als der Ansatz noch publiziert wurde, schon überdacht wurde. Also du redest halt von einem Ansatz so, den kann man dann so betrachten und sagen, okay, das war so, aber keiner handelt mehr so, ja. Also ich weiß nicht, mir fallen keine Gruppen heutzutage ein, die irgendwie behaupten, der Antifaschismus habe irgendwie einen revolutionären Ansatz. Also zumindest irgendwie, ich denke, dass das ziemlich krass abgenommen hat. So. Und wenn du dir die politische Landschaft anguckst, dann kannst du ganz genau sehen, dass einfach das halt zweigeteilt läuft. Die eine Sache ist halt irgendwie pragmatische Intervention gegen Nazis, die halt irgendwie auf die Bündnisse setzt, die du halt kritisierst, und das andere ist dann halt eben den sozialen Kämpfen halt entflogen. Ja? Also so eine Politik der Doppelzügigkeit. Einerseits irgendwie halt gegen Kapitalismus vorgehen und dann halt irgendwie mit ohne Reformisten machen oder halt mit, wenn man Lust darauf hat. Und die andere Variante ist dann halt irgendwie Antifa zu betreiben mit den Leuten, die man halt hasst. Und für mich selber ist es so, dass das der natürlich gar keinen Widerspruch hat sehen. Weil ich nicht den Anspruch habe, den ich mal Antifa-Bündnis machen mit irgendwelchen, ich nicht so Demokraten denken so, dass ich mit denen irgendwie die Welt verändern. Also für mich ist das einfach nur ein pragmatischer Abwehrkampf. Es ist ein inhaltlicher Fehler irgendwie, den die Antifa wegen damals gemacht hat, um zu behaupten, dass darüber irgendwie halt linke Ideologie transportiert wird. Und ich finde diesen Abwehrkampf persönlich super notwendig und zu behaupten, irgendwie, dass das irgendwie vollkommen scheiße ist und irgendwelchen Bürgern Bündnis zu machen. Das achtet die Realität einfach in bestimmten Gegenden. Ja, wenn wir sogar unsere eigenen Friseure in der Friseur gehen, kann ich mir irgendwie von, keine Ahnung, irgendwelchen Ex-Hausbesitzern an die Hand schneiden lassen. Was für ein Schutz in Gegenden nicht, dass wir die Leute quasi diese Bündnisse mit der SPD, die SPD-Aktion waren und sind vollkommen verunglückt, finde ich halt Schwachsinn. Und dann noch so tun, als wenn man irgendwie ausschließen würde, dass man irgendwie gleichzeitig antikapitalistisch und politisch machen kann. So. Also so, und genauso finde ich auch zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel den Parlamentarismus scheiße finde, wir haben zum Beispiel halt Leute, die dann versuchen, irgendwie halt Arbeitsbedingungen im Kapitalismus zu schaffen für uns. Ja, also zum Beispiel die Jugendclub, jetzt zwar staatlich alimentiert ist, aber irgendwie die Sozialwerte umgesetzt ist, ist genau so ein Reformismusteil, also vergleichbar mit dem Bürgerbündnis, schafft aber für uns irgendwie halt Bedingungen, die uns Arbeitsfähigkeit machen und sind nicht nur im Antifa-Bereich. So. Weil manche Beispiele so Sachen wie der Winkelzentrum Hinterhof in Düsseldorf, da ist die PDS geschützt, aber ohne diese Arbeit in reellen Machtverhältnissen, ja, hätten wir keinen Platz, Politik zu machen. Da können wir Theoriezirkel machen, wo wir nicht intervenieren können. Und zum Beispiel, bei der sind, wie gesagt, die richtige Ideologie führt zwangsläufig zum Erfolg. Ja. Die Antwort darauf kann auch nicht sein, dass Realpolitik zum Erfolg führt. Aber ich finde, du brauchst eine richtige Ideologie, du brauchst eine fitte Ideologie, ja? Aber auch irgendwie eine realistische Einschätzung der Gesellschaft. Wenn ich mich auf meine Ideologie ausruhe und sage, musst du bequem, ne? Dann ist da kann ich überhaupt nicht erreichen. Also du musst manchmal einfach mit den sauren Apfel beißen und mit den Arschlöchern einfach dann mehr zusammenarbeiten. Fertig. Möchtest du darauf jetzt gleich antworten, oder? Vielleicht gibt es ja Diskussionen oder was. Ich meine, das ist ja eh Frage-Antwort-Spiel ein bisschen doof. Also ich sage dann mal, aber vielleicht können wir erstmal einfach ein bisschen so die Diskussion. Okay. Passt? Nee, jetzt ist erstmal er dran. Ich. Okay, dann. Ich weiß gerade nicht, wen ich mir hier aufgeschrieben habe. ja. Ach so, okay, gut. Gut, du standst übrigens auf der Liste, also rechts neben dir. Vorhin. Also du hattest dich gemeldet, willst du jetzt noch, oder? Aber was ich dann nicht verstehe, dass derzeit nur das gut, vielleicht fange ich dann nochmal an, kurz oft auf die Punkte was zu sagen. Also der erste Einwand war ja, dass die richtige Theorie kein Erfolgsversprechen ist. Also sozusagen, ich glaube, auf Spanien wurde es jetzt gemünzt, wenn die Anarchisten nicht in die Regierung gegangen wären, ihrem Prinzip treu gewesen wären, was hätte das bedeutet? Unter Umständen eben auch Niederlage. Da will ich sagen, natürlich gehe ich davon nicht aus, dass die richtige Theorie zwangsläufig zum positiven Ergebnis führt. Denn was ist denn die Theorie? Die Theorie ist auf der einen Seite eine abstrakte Betrachtung, Analyse der Gesellschaft mit einer bestimmten Methodik und auf der anderen Seite eben auch ein Aufnehmen der Erfahrung, die die Klasse in ihren Kämpfen macht. Und jetzt ist die Frage, was ist die Aufgabe der Revolutionäre? Die Aufgabe der Revolutionäre meiner Meinung nach ist, das System zu analysieren, die Erfahrung der Kämpfer aufzunehmen, in den neuen Kämpfer hereinzutragen, die gemachten Erfahrungen wieder aufzunehmen und auf jeden Fall maximal sozusagen alles das, was die Klasse an Erfahrung gesammelt hat, sozusagen zu vertreten, lebendig zu halten. Und nicht zu versuchen, mit Kompromissen der Tagespolitik kleine Ergebnisse zu erzielen, wo immer wieder man sich selbst verleugnet und grundlegende Erfahrungen eben nicht gemacht werden. Und natürlich, es wäre so höchstwahrscheinlich gewesen, dass aufgrund der internationalen Situation damals in Spanien die Sozialrevolution nicht hätte siegen können. Aber die Frage ist doch, ob man die revolutionäre Position aufgrund eines vermeintlichen taktischen Vorteils aufgibt oder ob man diese Position, auch wenn es an einem Punkt nicht siegen kann, aufrechterhält, um in zwangsläufig kommende neue Kämpfe diese Position wieder reinzutragen. Und das kann auch die einzigste Aufgabe sein. Also man kann nicht sozusagen mit der richtigen Theorie zwangsläufig irgendeine Veränderung machen, aber man muss sozusagen diese Erfahrung dann eben weitertragen und wenn unter besseren historischen Situationen neu gekämpft wird, dann geht es darum eben, diese maximale Klarheit dann irgendwie da weiterleben zu lassen. Und das Problem ist ja, dass eigentlich ein Großteil von dem, was mal marxistische und revolutionäre Klarheit da war, irgendwie total eben verschüttet worden ist von eben diesem Pragmatismus, der auf kurze Erfolge heißt, von der Sozialdemokratie, vom Stalinismus. Und das wollte ich am Anfang auch darstellen als Dilemma, dass sozusagen bei der Linken eigentlich seit den 90er Jahren nur noch Antifa stand. Linke war Antifa, Antifa war Linke. Und die Frage in der kommunistischen Perspektive, die kommt man mit der, oder der Beschäftigung damit, die konnte man mit der Lupe suchen. Gut, dementsprechend eben auch zu der Quintessenz. Ich denke schon, dass der Antifaschismus kein Ansatzpunkt revolutionärer Politik ist. Das wollte ich mir im Referat auch sagen. Es ist vollkommen legitim, wenn man von Nazis bedroht wird, sich dagegen zu wehren. Es ist auch legitim, sich zusammenzuschließen und das eben Notwendige zu machen, um eine Nazi-Bedrohung wegzukriegen. Aber es ist doch ein vollkommener Irrsinn zu meinen, in einer Situation, wo der Staat demokratisch funktioniert, wo er kein Interesse an den Nazis hat, oder andersrum auch, wenn er es hätte, also mich sozusagen mit bürgerlichen Politikern zusammenzutun, die verantwortlich sind für die Aufrechterhaltung des Systems, um dann Kampagnen zu machen gegen Nazis, wie jetzt zum Beispiel, wenn geplant ist, irgendeine Anti-NPD-Kampagne in Brandenburg oder sowas, also wo ich mich dann zum Schützenhelfer für irgendeinen linken Wahlkampf mache oder so. Ich weiß gar nicht, was es soll. Wenn ich revolutionär bin, dann vertrete ich revolutionäre Politik und wenn die bedroht wird, dann muss man sich gegen die wehren, die einen bedrohen. Aber ich versuche da jetzt nicht realpolitisch irgendwie da Einfluss zu nehmen. Und ja, die spannende Frage mit den sozialen Kämpfen sozusagen, wo du gesagt hast, naja, ich sehe, dass der demokratische Kampf irgendwie in Form bürgerlicher Politik abläuft, systemkonformes Denken hervorbringt oder auch voraussetzt. Und um die sozialen Kämpfe würde ich irgendwie so einen Mythos machen, als wenn es was anderes wäre, obwohl die Leute ja auch nur dafür eintreten, sich eben verwerten zu lassen, aber eben mit ein bisschen mehr Lohn oder so. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied, einfach vom Terrain her, ob ich auf einer politischen Ebene agiere, wo es immer darum geht, mit einer gewissen Form Opportunismus auch Parolen aufzustellen, bestimmte Teile der Bevölkerung hinter mich zu kriegen, diese dann zu vertreten im Parlament. In der Konsequenz wird das meist den Sachzwängen untergeordnet. Oder ob es einen Bereich gibt, wo Leute unmittelbar gemeinsam für ihre Interessen kämpfen und kämpfen müssen. Und ich glaube, diese Form von Kollektivität, die erstmal aus einer gemeinsamen sozialen Lage entsteht, und die tendenziell, wenn sie konsequent geführt wird, eben auch die ganze kapitalistische Verwertung in Frage stellt, das ist erstmal ein grundsätzlich anderes Terrain. also dort, wo Leute wirklich mit dem Kommandoskapital zusammenkommen und sich anfangen, gegen dieses Kommando zu wehren und die vom Kapital geschaffene Gemeinsamkeit umkehren, sozusagen für ihre eigenen Interessen. Und ich glaube, das ist erstmal was, wo die Chance besteht, wenn man den Rahmen politischer Vermittlung und gewerkschaftlicher Kontrolle durchbricht, die natürlich genau das verhindern und die natürlich nur der politische Ausdruck von diesem Wahlverhältnis sind, dass da wirklich eine Kraft entstehen kann, die eben diese Form der kapitalistischen Vermittlung sprengen können. Und die Frage jetzt mit der Antifa-Ideologie, dass die jetzt nur nicht aktuell ist, weil das Kapital nicht auf die Nazis setzt, damals aber aktuell gewesen wäre, weil das Kapital auf die Nazis gesetzt hat. Also das Kapital, der Kapitalismus war ein weltweites System sozusagen und es gab Teile des Kapitals, die haben auf die Nazis gesetzt, das waren die geschwächten Kapitale in Deutschland oder Italien und es gab aber auch sozusagen Kapitale, die haben auf andere Formen gesetzt, eher auf Demokratie ein bisschen modifiziert, das war der amerikanische Imperialismus, der britische oder der französische mit der Volksfront oder in Spanien, wo das gerade sozusagen niedergeschlagen worden ist, die soziale Revolution. Und der Kapitalismus ist für mich natürlich ein Weltsystem und eine Frage auf Leben und Tod, das ist immer eine Frage auf Leben und Tod und der Faschismus bringt die Leute genauso um, wie die Demokratie die Leute umbringt und der entscheidende Erfolg sozusagen oder die historisch bedeutsame Rolle der Bolschewiki war doch gerade, dass sie im Ersten Weltkrieg gesagt haben, gegen jegliche Vaterlandsverteidigung, wir arbeiten für die Niederlage der eigenen Bourgeoisie, wir halten den internationalistischen Standpunkt hoch gegen den Krieg und orientieren auf die proletarische Weltrevolution, total isoliert, total in einer Minderheit, während alle Realpolitik gemacht haben, das kleinere Übel gewählt haben und so weiter. Die Position hatte wenig Einfluss. In Zimmerwald haben sich eine Handvoll Leute getroffen. Als dann aber sozusagen die Kriegskrise kam, als die Perspektive einer Revolution kam, dann hat diese Position auf einmal eine große Orientierung bringen können und eine große Basis gehabt. Und beim Zweiten Weltkrieg hat das alles nicht sozusagen stattgefunden, weil man sozusagen immer das kleinere Übel gewählt hat, weil man Burgfrieden gemacht hat und so weiter. Also die klare Position zum Ersten Imperialistischen Weltkrieg ist im Zweiten Imperialistischen Weltkrieg nicht gewahrt worden, mit der Ideologie des Antifaschismus. Und insofern weiß ich nicht, also die Frage auf Leben und Tod, das ist eine sehr begrenzte Sicht, wenn ich das die Geschichte vielleicht auf Auschwitz reduziere oder so. Gehört, dass da hinten seit längerer Zeit eine Wortmeldung von Peter Decker besteht, die konnte ich aber nicht sehen. Also okay. Okay, gut, dann wer war da jetzt gerade? Wo ist man? Das sind so Beispiele, da sehe ich tatsächlich, stimmt dieser Einwand ein bisschen, würde ich sagen, dass man da eine Athen trägt, indem man sich gegen Antifaschismus, gegen reinen Antifaschismus, gegen bürgerlichen Antifaschismus wendet. Aber ich denke, die Kritik ist insofern berechtigt, aber man muss natürlich aufpassen, dass man auch mitkriegt, dass sich aktuell sozusagen Brüche entwickeln, dass sich neue Entwicklungen auftun und die sollte man unterstützen, denke ich mal. Das ist sehr sinnvoll. Gut, und dann kann man natürlich nicht so tun, die Position, die du vertreten hast, die kommt ja aus einer bestimmten Ecke. Ich kann doch nicht alles so schön, dass ich kommt auch aus verschiedenen Ecken hier und das hat doch alles eine historische Dimension. Kommunistische Weltbewegung insgesamt ist auch vielfach gespalten worden. Und was hier natürlich gegeben wurde, ist eine Position, die kommt aus einer bestimmten Ecke, natürlich aus dem Linkskommunismus, ganz klar. Und die wendet sich sehr wohl gegen Stalinismus und diese Verfälschung, gegen diese, die damals gelaufen sind, gegen diese Entwicklung, ich sage es einfach mal so, jeder muss das nicht teilen. Es gibt den Trotzkismus, es gibt die verschiedensten Richtungen halt und die haben sich alle ihre Position entwickelt. Und wo man sich eben dagegen wendet, ist ganz klar, gegen eine Form der Einheitsfrontpolitik, also die ersten Auseinandersetzungen gab es für wenig halt, das ist ja bekannt, die Linksradikalismus Schrift, die er herausgebracht hat, wo er klar propagiert hat, dass man in bürgerlichen Parlamenten Tätigkeit entfalten soll und genauso in den sogar reaktionären oder reaktionären Gewerkschaften seine Arbeit entfalten soll. Und dagegen gab es eine Gegenposition von Linkskommunisten in Deutschland, KPD zum Beispiel, oder Holland ebenso halt, die gesagt haben, das führt ihn weg. Das ist also eine alte Diskussion, die ja sozusagen nochmal wieder auftaucht. Und da ist es natürlich sehr schwierig, sozusagen jeder versucht in diesem Rahmen der kommunistischen Bewegung und der Geschichte seine Position natürlich zu finden. Und es steht jedem frei, seine Position dazu finden, selbstverständlich. Aber wie gibt es nun mal halt, und das ist legitim, auch mal so eine Position hier wieder zu geben, die ein bisschen anderen Fokus her aufmacht. Und die sagt sozusagen, was bringen wir im Grunde genommen die taktischen Ventile rein? Die Einheitsfront, die Volksfrontpolitik und so weiter, diese ganzen Geschichten, die im Grunde genommen in die Irre leiten, ja? Genauso wie der Reformismus oder das Minimal sich, man sagt, alle Geschichten da, Standbein spielbar. Bei den Grünen war es so ganz erlebt alles. Im Grunde genommen waren die zu Anfang relativ links, die haben sich heute entwickelt. Das ist in der Linkspartei genau das Gleiche im Grunde genommen. Gerade sind auch für uns eine parlamentarische Bewegung, wie man sieht, ist das Gegenteil der Fall. Ne? Also man wird eingebunden in das System, das ist auch der Weg im Grunde genommen dafür, wie sowas abläuft. Genau die Gewerkschaften, genau das Gleiche, was es doch angeht, was hier läuft. Alles, was im Grunde von Kollegen selbst organisiert wird, wo sagen wir mal, Kämpfe gestellt, bewusstdenkende Menschen, die solche Kämpfe vorantreiben, da wird mehr erreicht im Verhältnis jedenfalls, als wenn man sich nur auf Leute verlässt, die im Grunde genommen den Frieden mit dem System gefunden haben. Das ist doch das Entscheidende hier. Die wollen doch nichts weiter als das System reformieren, im Grunde die Fassade verändern, aber diesen maroden Bau, der es hier links gibt, ja, dieses kapitalistische Mistsystem, so lassen, wie es ist, und das ist die Schweinerei. Das für die Irre und die Sackgasse, und da ist eine vernünftige revolutionäre Position, die auf die Basis setzt, ja, auf die Basis die Klasse eben halt. Ne? Jawohl. Das ist sehr vernünftig. Genau. Thank you. gehen darf, wenn man bedroht wird. Wenn man also der Meinung ist, man müsste moralisch also diese Leute in die Nazi-Stellung bringen, dann muss man sich dann lieber andere einfallen lassen, als eben nur zu erzählen, dass Nazis nur die bösen Menschen sind, weil die haben normalerweise kein Problem damit. Weil die durchschnittlichen deutschen Staatsbürger würden ja noch kein Nazi sein. Wir reden also schon über ein Themenfeld, das sehr speziell ist, was in dem Feld natürlich auch eingegrenzt ist. Und da ist immer eine soziale Seite der Gesellschaft sehen, dann müssen wir nicht nur reden, die Leute ja haben. Wir haben nicht bei den 2% Umfeld. Ich finde es natürlich schwierig, wenn gesagt wird, also auch ich habe ja eine moralische Dimension, in der ich mich bewege, wenn gesagt wird, naja, der deutsche Faschismus ist ja nicht ein besonderes, weil irgendwie ist ja jeder Faschismus schlimm und auch die Demokratie für die Menge Leute und natürlich stimmt es. Natürlich wissen wir alle, dass da in der moralischen Bewertung, also ich persönlich kann von mir sagen, in der moralischen Bewertung würde ich es nicht so gerne in einen Topf schmeißen. In der politischen Bewertung würde ich mir allerdings recht geben. Also natürlich ist ein Unterschied, ob industriell 6 Millionen Juden irgendwie vergast werden oder ob in Anführungsstrichen nur 20.000 Kommunisten erschossen werden. Das ist ein Stück weit moralisch betrachtet natürlich ein Unterschied, ganz klar. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass in der politischen Betrachtung für das, was müsste eine Linke in Deutschland machen, um die Mehrheit der Bevölkerung oder die Teile der Bevölkerung, die schon bereit sind, für ihre Belange einzutreten und selbstständig aktiv zu werden, die zu unterstützen. Da hilft uns nicht weiter, wenn wir denen erzählen, was Nazis scheiße. Thank you. Jetzt wärst du da hinten dran? Und ich auch. Nee, hinter dir noch. Gar nicht gehört, dass du mal über das Programm geredet hast. Du hast immer nur gesagt, beziehe mich auf die Leute als ein Material, wie ich jetzt die Einschätzung vornehme. Ich bin mir wirklich Forderung, dass eine Partei bleibt, wo die so genau das Gleiche passiert, wo die Leitenden sich beziehen auf die andere als Masse, die sie wählen. Das ist nicht komisch. Es ist doch im Norden des Tages ganz viel gefallen darüber, was die Leute für Fehler machen, was daran auszusetzen und zu kritisieren. Das heißt, es gibt Vorbedungen, auch in den Beiträgen, die darauf zu kommen sind. Das waren ganz kleine Beiträge, aber es war immer der gleiche Standpunkt. Wie beziehe ich mich auf die Leute, auf die Bewegung, die ich vorfinde? Kann ich sie einbinden? Kann ich sie vereinnahmen? Muss ich sie zusammenführen? Wozu taugt es denn? Also ich weiß nicht, was das für ein Standpunkt ist, der da sich Geltung verschafft. Das ist doch gar nicht. Man hat festgestellt, Leute sich zu überzeugen, weil sie Fehler machen, weil es ihnen schadet, wenn sie denken, dass ein Volkswort, was für sie taugt, weil es heißt nämlich, man sieht ab von Gegensätzen, man setzt ab und lassen kann, zum Beispiel. Bezieht man sich doch gar nicht mehr auf die Leute an der Stelle. Das ist nicht mehr, dass man sich anheischig macht und sagt, man geht irgendwie agitieren und die Leute gewinnen, für einen Klassenkampf überzeugen, sondern man beruft sich darauf und sagt, die Klassenkampf Dinge, man macht methodische Vorschriften, was man tun soll oder was man methodisch lassen soll. Ich meine, es ist nicht so. Okay, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Also entweder warst du das oder er, der sich da gerade unterhält. Du hattest dich ja auch gemeldet. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden vorher dran ist. Okay, gut. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ziemliches Missverständnis, ehrlich gesagt. Also mir geht es eigentlich um die Subjektstellung der Arbeiterklasse und da sehe ich zwei Ansatzpunkte. Der eine ergibt sich aus der Situation der Klasse selbst, dort, wo sie anfängt zu kämpfen und sich als Klasse konstruiert. Und der andere Punkt ist natürlich das kommunistische Programm, was ich dann materialisieren muss in diesen Kämpfen. Es muss beides zusammenkommen. Also jetzt die Theorie, also ich habe ja eigentlich gerade dagegen gesprochen, dass ich irgendwas politisch modeln will. Der Antifaschismus ist für mich eine politische Modelung auf der Ebene des Überbaus. Und ich will auch nicht politisch modeln, indem ich jetzt sage, den Leuten irgendwas in Leute reininterpretiere und in denen dann ihrem Schema vorgehen will, nach meinen Vorstellungen, wie sie zu denken haben, was sie zu machen müssen oder so. Sondern es geht darum zu gucken, wo fangen Leute an, sich zu wehren, wo kann eine Kollektivität entstehen, wo kann sowas entstehen wie Klassenmacht und dann, wie bringe ich das mit dem kommunistischen Programm zusammen, was natürlich notwendig ist. Also eigentlich ist meine Intention genau dem entgegengesetzt, was du daraus verstanden hast, aus dem, was ich gesagt habe. Auch nicht. dann wärst du jetzt da hinten. Nee. Ja, genau. Ja, vorne war eben schon geschlossen, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist lange noch nicht eine Antwort. Erst eine Frage stellen. Sich soziale Bewegungen besonders eignen würden, da jetzt mit einer weitergehenden Praxis oder so anzufangen. Also ein Beispiel, der Lohnkampf, die Arbeiter, die mehr Lohn fordern, weil sie ja ihren Beitrag, ihren besonderen Beitrag leisten. Das hatten wir heute auch schon, sie verdienen ja eigentlich mehr, als sie verdienen, als auf dem Lohnzettel stehen. Also warum genau die dann der Agitationspunkt sein sollen? Ich glaube, das hast du gemeint. Das war die vielseitige Antwort. Also wann würden die sagen, ich komme mit dem, was ich hier verdiene, in dieser Gesellschaft nicht zu ran, und aus dem ganz materialistischen Interesse zu sagen, ich will mehr Lohn, was ja von den Demokraten aber dann als der pure Egoismus und so abgestempelt wird. Da würde ich dann zustimmen, dass da vielleicht ein Ansatzpunkt sein könnte oder eine Säule war mehr als woanders, aber so sehe ich das jetzt. Okay, oh Gott. Also erstmal du, dann euch beide setze ich dann auf die Liste. Du hattest dich doch ja vor einer ganzen Weile gemeldet. Ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt, dass ich den Weg verwehrt bin, auf dem ich gehört würde sein, weil ich irgendwie weniger vermaßen bedroht bin, dass ich überhaupt eine Art der Welt an den Grenzen anbiete. Öfter weiß ich nicht, dass ich darin fragen, wie ich zu Kreditrevisionsfähig werde. Was können wir denn machen? Wie können wir irgendwie das organisieren und Einfluss kriegen, dass wir in irgendeiner Form verhandlungsfähig werden? Ich finde das so die verbundenste vergangene Frage. Die Frage ist jetzt von stellen ist, inwiefern können wir, das was wir noch gesagt haben, können wir eine Analyse erstellen, die hoffentlich auf der Höhe der Zeit ist, der Gegenstände, die wir analysieren wollen. Und dazu gehört natürlich dann auch die Erfahrung, die in sozialen Kämpfen, die in diesem Prozess gesammelt wurden, dazu integrieren, vielleicht auch schon die Liste. Wenn man diese Aufgaben quasi stellt, dann kommt es dann anders raus. Und sehe nicht nur von den Differenzen, die ich habe, die man ja gesagt hat, dass wir ein Lösungssystem, nämlich, also, ich bin gar nicht verstanden, aber ich könnte das den nächsten Totalschmerz, wenn ich sage, dass wir den Dorfkanzler angepasst haben, dann brauchst du gerne, ja, wir müssen am Wochenende den Boxen, sondern nicht mehr irgendwelche Brötchen aus der Verschwörung machen, so, und den auch da sitzen sollen. Wir sind Helden, da kann man nicht sehen, so. Geht es ja nicht nur darum, dass einfach Leute in anderen Gegenden einfach unter Nazi-Terror leiden, und irgendwie dann so mit der Plan verschlossen muss. Was ist denn schon? Ein Mensch hätte abnehmen, dass jemand, der als homosexueller überlässig wird, und würde ich sagen, kann ich wieder mal abkennen, auch vielleicht noch mal in der Leute, die mich aber helfen, meine noch einfach, dass ich jetzt ein Problem frage, die sie nach wie vor stellen. Was ist Aufgabe für etwas, die oder die russische Debatte, die sie brauchen wollen, oder Information, die sie hier stehen, ist klar. Habe ich schon erlebt, dass ein funktionelles Diskussion auch mein ganzes Leben erlebt wird, auch wenn ich nicht mehr brauche. Das ist immer so ein bisschen Mittelpunkt hier. Ja? Also im Prinzip ist dann irgendwann das Mittel, mit dem man dann versucht, möglichst was für den Mann zu finden. Ich natürlich da einschlagen, ich möchte auch die Lage, dass ich mich da beschäftigt habe. Was ich für die Köln abzählen, wie viele von uns hier irgendwie uns da beschäftigt haben, News über Nazi rauszufinden, von Turnschuhen, Badenschuhen, Größen, Auto, Bauern, Thank you. eher kommunistischen Leute, die wahrscheinlich die ganze Zeit geglaubt haben, dass sie nicht mehr sind, sitzen, die diese Regalen geben. Das ist schon mal wichtig zu sagen, die das letzte Woche in der Anfangsreihe überlegt, weil das ist immer noch nicht mal passiert ist. Wir regieren eine organisierte Formation von Kommunisten auf der Agierung brachten, die Energieversatzstücke, die sind ein bisschen vorstellen, die wir auch nicht zufällig, dass sie beide nicht mehr so viel Regierung jetzt wieder unterschreiben. Die haben das historisch auch verstehen, was die besondere Bedeutung, dass eine imperialistische Macht, die Sowjetunion, in der Lage war, Leben über die Hitler zu erwerben, die natürlich das auch gefördert hat, dass sie nicht anstellen. Und wir könnten, wenn sie größer wollte, wäre, sagen, eben, es ist so, wie man da weitergeht. Aber wir sind nach wie vor der radikalen Bedeutung. Alle Leben, die finden das eigentlich verhält ihre Selbstverständnisse. Eigentlich hat die Programmatik, eigentlich hat dessen, was ganz formal vorausgesetzt wird. Also war das Gedanke vor 30 Jahren, uns damit zu beschäftigen, was tatsächlich was andere Gedanken mal verrückt geworden sind. Weil es als so absonderlich erschien, überhaupt die Antifaschismus als liberale Strategie in Frage zu stellen, dass es das doch wohl sogar sehr naheliegend war. Vielleicht sich damit zu beschäftigen, weil diese Stärke tatsächlich auch nach wie vor meine Gedanken. Also die Normalifikation ja auch immer. Ja, das würde ich ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlagen, aber vielleicht unterscheidet sich die Ausführung noch ein bisschen anders. Ich fand auch einige Beiträge, die ersten, die jetzt nach dem Vortrag kamen, ein bisschen komisch in dem Sinne von irgendwie quer zum Vortrag. Ich fand einen Gedanken richtig, einen Hinweis, richtig aus dem Vortrag, alles, aber den Hinweis schon, ist doch ein gewisser Widerspruch. Sagt man, man ist eine politische Bewegung, die Linke. Sie hat eine Gemeinsamkeit, ein politisches Ziel, hat einen Kampf vor. Es ist ein gewisser Widerspruch zu sagen, kämpfen wir für die Bedingungen des Kampfes. Dann kamen lauter Beiträge, die haben sich dafür stark gemacht, wie das aussieht. Bedingungen eines Kampfes stark zu machen. Mit viel Aufregung, man versteht es ja auch. Wenn Linke von Nazis auf die Nase bekommen, müssen sie sich vorsehen. Sie müssen sich überlegen, wie schaffen wir das, dass wir nicht auf die Nase bekommen. Sie gehen da sofort ein. Und das ist doch ein gewisser Widerspruch zu sagen, weil es das Problem gibt, Feinde, sondern auch private Feinde, es geht Feinde des Systems, des Staates, der Polizei und alles, was, von allem, was sie schützen, gibt es doch private Feinde, die hauen einem auf die Mütze. Jetzt sagt man, weil es die gibt, können wir uns erstmal gar nicht um unseren Hauptkampf kümmern, sondern wir kümmern uns darum, dass wir Ruhe vor denen haben. Das hat den Widerspruch, man hat unter der Hand den Kampf, wegen dem man die Feindschaft auf sich gezogen hat, fallen gelassen. Das merkt man, ja? Man sagt, wir sind Linke, Faschisten machen linke Zentren platt. Müssen wir uns doch darum kümmern, dass die Faschisten die linken Zentren nicht mehr platt machen. Aber wenn am Ende die eigene Praxis darin sich auflöst, dass man die linken Zentren beschützt, wo hat man sie denn dann noch? Ja? Worin besteht denn dann noch das Linke, was man in den linken Freiräumen dann macht? Das meine ich, war doch ein richtiger Hinweis auf einen Widerspruch dieser Art Kampf. Man muss sich natürlich, wo man auch die Mütze bekommt, versuchen, die Pandemie schützen. Bloß, man will ja schützen, einen Kampf gegen was? Komme ich dazu, was ich nicht ganz gut fand an einem Vortrag, weil es war immer so rangeredet an eine linke Bewegung im Stile von, ihr wollt doch eigentlich auch die Revolution, ihr habt euch aber vertan, macht nur noch Antifaschismus statt den Klassenkampf. Ist nicht gleich anders. Die Linke, denen das eingeleuchtet hat, als erstes müssen wir die Faschisten besiegen. Die haben auch im Prinzip nur noch diesen Kampf. Vielleicht stellen sie auch noch was weiteres, was anderes vor. Aber dann machen Sie doch den Widerspruch. Sie verteidigen erstmal rechtsstaatliche Verhältnisse mit der Vorstellung, das wären welche, in denen würden Kritiker Luft und Raum bekommen. Das kann aber nicht sein. Weil wenn es in Wirklichkeit die Kritiker dieser rechtsstaatlich abgesicherten Verhältnisse, einer Ausbeutung, einer Gewalt, auch eines Kriegsprogramms sind, dann bekommen sie keinen Raum von der Seite, die sie gerade kritisieren, die sie gerade angreifen. Also meine ich schon, man muss eigentlich sagen, Schluss, soll man machen, ja, wo man ihn kann. Aber wenn man irgendeinen Kampf will, dann kann man nicht um Bedingungen kämpfen, unterhalb von die andere Seite, die man gerade kritisiert, an der man sich stört, die regiert. Die soll einem gute Bedingungen garantieren, per Recht und Gesetz, bis man kämpfen kann. Sondern man kann nur gegen die kämpfen, wenn sie einen denn stört. Wenn der Nationalismus der Demokraten führt zu, Leute sollen bescheiden sein, sollen keine Lohnanforderungen stellen, sollen keine sozialen Anforderungen stellen, sollen es einsehen, dass man einen Krieg führt, weil es Gegner gibt, dann muss man die bekämpfen. Und ich will jetzt nicht unnötig was wiederholen, den ganzen Tag wurden noch Argumente dafür gesagt. Ganz lange, bis zu einem ganz weiten Punkt, sind die regierenden Demokraten in ihrer Ideologie, in ihren Zielen die gleiche Suppe wie die Rechten, die als Minderheit auch gerne regieren gehen. Soll man sich entscheiden, stört einen das, dann muss man aber auch einen Kampf gegen die führen. Und dann geht es nun mal leider nur über Agitation. Dann kann man bloß Argumente bringen. Das ist unbefriedigend, weil ein Argument ist noch nicht der Sieg. Ein Argument ist noch nicht aus den Angeln gehoben, hat man die Herrschaft, an der man sich stört, den Krieg, der geführt wird, die Gewalt, die Ausbeutung und so weiter. Bloß, wenn es so ist, man selber so wenig ist. Und nicht nur die Nazis sind sehr nationalistisch und sehr herrschaftlich, sondern die Herrschaft, die wirklich gerade regiert ist, ist auch. Das ist vielleicht so, dann soll man nicht suchen, das kritisiere ich jetzt auch am Vortrag, nicht suchen nach einfacheren Bedingungen, wo man dann doch wieder als einer, der sich am System stört, praktisch einen leichten Weg hat, praktisch irgendeine Unzufriedenheit, wie die BVG die Preise erhöht, aufgreifen kann und sagen kann, ja hier beim Schwarzfahren, da haben wir doch einen gemeinsamen Kampf, jetzt seid ihr ja schon halb bei den Kommunisten dabei. Sondern dann ist man erstmal darauf zurückgeworfen. Die andere Seite hat ganz viel Macht, die Wahl des Faschisten gibt es außerdem auch noch. Man kann nichts anderes machen, als die Geisteshaltung von beiden Seiten angreifen, versuchen, die Denke aus den Köpfen wegzunehmen und stattdessen einen Vorschlag zu machen, seht es doch mal so, es geht gegen die Lebensbedürfnisse der breiten Mehrheit der arbeitenden und arbeitslosen Mehrheit. Dann wäre das der Kampf, dann würde man die aber auch einfach führen und nicht überlegen, was sind die besten Bedingungen dafür, was sind Anknüpfungspunkte dafür. Wenn man seine Kritik und versucht daraus mehr zu machen, was praktisch ist. Aus einer Lage erwächst nie von unter keinen Umständen an Bewusstsein. Es entspringt immer nur der Interpretation der Lage. So, und nur weil Leute Klassenkampf führen, heißt das noch lange nicht, dass sie Kommunisten sind. Und nur weil Leute das gegen Kapitalismus haben, heißt das auch noch lange nicht, dass sie gegen Kapitalismus sind. Ich mache nochmal ein Beispiel, was mir an deinem Referat aufgefallen ist. Da hast du zum Beispiel gesagt, Freiheit und Gleichheit wären hierzulande nur eine Illusion. Daraus folgend, du hältst viel von beidem. Ich sage es jetzt ganz vorsichtig, bevor jetzt für mich vorsichtig. Ich glaube, da machst du einen Fehler. Ich glaube, da machst du einen Riesenfehler. Und das zeigt mir auch, dass du eventuell irgendetwas willst, wo man nicht glaubt, dass das gar nicht gut ist. Okay, dann dann wärst du jetzt nochmal dran, Peter. Ach ja, ich habe viel von den Einwänden, die jetzt gekommen sind, das ist alles so revolutionstheoretisch formell. Verstehe ich gut, weil es linke Diskussionen am Schluss enden sie immer in Reform und Revolution und die einen kriegen den Vorwurf, du willst bloß Reform, der andere kriegt den Vorwurf, du willst Revolution, aber die kommt ja nicht. Und es ist unfruchtbar. Ich würde gern, aber es ist durchaus im Sinn der letzten Beiträge, ich würde gern nochmal zurückgehen auf den Ausgangspunkt Antifa. Die Faschisten bekämpfen. Sie sind schlecht zu hören. Schlecht zu hören? Ich möchte nochmal zurückgehen zu dem Antifa-Thema. Die Faschisten bekämpfen. Die Faschisten bekämpfen in einer Republik, in der sie eine unbedeutende Minderheit sind, in der die Republik alle ihre Macht nach innen und außen entfaltet, ohne dass sie das faschistische Krisenprogramm nötig hat, hat eh schon was von da täuscht man sich im Gegner. Und das Zweite, und da möchte ich jetzt bloß, ich will ein bisschen raus aus dem Reformrevolutionsformalismus. Ich will sagen, wer sich jetzt drauf wirft und sagt, doch, die zu bekämpfen ist sau wichtig und vielleicht für mich jedenfalls, also für irgendein Individuum sagt, für mich die wichtigste Aktivität. So jemand dem ist der Vorwurf, wie du ihn magst, für die kommunistischen Parteien der Vergangenheit, vielleicht auch überhaupt nicht zu machen, der verrät nicht an revolutionären Standpunkt, der hat ihn überhaupt nicht. Und was man nicht hat, kann man auch nicht verraten. So jemand meint, die Differenz zwischen der Demokratie und dem, wie die Nazis auftreten, das ist die große Differenz, für die sich sein politischer Einsatz lohnt. So jemand steht dann auch und wird, das ist dann, man kann dem gar nicht sagen, er macht einen Fehler im Sinn von, er verrät, was er selber will. Man muss ihm erst einmal konzidieren, der will gar nichts anders als die demokratische Form der kapitalistischen Ordnung gegen die andere faschistische hochhalten und sagen, die demokratische will er. Dann sind es halt politische Richtungen, die die Würde des Menschen, die Freiheit der Rede, die Freiheit der politischen Organisation, die alles das für Segnungen halten, die man auf keinen Fall verlieren möchte. Und da wäre es jetzt fällig, drüber zu reden, was ist denn Würde des Menschen? Was genau hat ein Mensch, wenn er eine Würde hat? Und ihr wisst schon, die ist unantastbar, ja? Und das heißt, man kann ziemlich viel mit ihm machen, ehe man sie antastet. Die Freiheit der Rede. Ja, warum dürfen wir reden? Weil die anderen so sicher sind, dass wir unbedeutend sind. Deswegen dürfen wir reden und so lang dürfen wir relativ ungestört reden. Wären wir der Anfang von einer Massenbewegung, dann würden wir alle merken, wie wir es übrigens vor 25 Jahren an den Unis gemerkt haben, wie schnell die Staatsmacht sagt, so jetzt ist aber Schluss mit dem Diskutieren hier. Also so ist es doch gar nicht, dass die Freiheit zum Dagegensein, die Freiheit zum Zerstören einer Ordnung, die man schlecht findet, wäre. Wer aber meint, den Unterschied zwischen den Faschisten und dem muss er verteidigen, und der wäre der Unterschied, an dem hängt sau viel. Der rechnet der demokratischen Form der Ordnung, demokratischen Form der Herrschaft, sehr viel zu, was die überhaupt nicht verdient hat. Lauter Bonusse, die die unverdient kassiert. Und an der Stelle wäre jetzt, das wäre aber dann eine neue Diskussion, es wäre eine Diskussion über die Kategorie von Würde, Freiheit, war jetzt vorhin noch die Rede, Freiheit, Gleichheit. Ja bitte, das sind die politischen Organisationsweisen der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist nicht ein Versprechen an den Menschen, dass ihm gut geht oder dass er geschont wird. So, insofern, das führt ein bisschen raus über, die verraten die Revolution, anstatt revolutionär zu sein, sind sie bloß reformistisch oder so. Das geht ein bisschen drüber hinaus. Das ist ein anderer Zweck. So, und jetzt ist ja auch was gesagt worden dafür, dass der Zweck nicht so toll ist. Gut, also ich weiß jetzt nicht, wie lange wir noch weitermachen. Soll ich vielleicht noch ein paar Leute rauftragen und irgendwann sind wir dann hier auch mal fertig? Oder wie würdet ihr das jetzt weitermachen? Weil, ja, genau, vielleicht willst du noch mal was sagen, aber... Wir sind noch mal irgendwie eine halbe Stunde Redebeiträge quasi auf der Liste. Also wären da die Leute mit zufrieden, wenn der Referent jetzt ein Schlusswort sagt und dann kann man noch irgendwie bei einem Bier privat weiter diskutieren oder muss das jetzt noch... Okay. Oder muss das jetzt noch ewig weitergeführt werden? Ja. Okay. Ja gut, also relativ erstaunlich fand ich ja, dass die Kritik am Antifaschismus eigentlich relativ viel Unterstützung bekommen hat bei der Diskussion. Und ich denke, ein anderer Punkt wäre dann wirklich das Verständnis von Klasse und Klassenkampf. Ich weiß nicht, ob man jetzt sozusagen da das Fass nochmal aufmachen soll, weil es wäre sicherlich vielleicht für einen späteren Punkt sinnvoll. Vielleicht aber nur die Feststellung, dass Kapitalismus meiner Meinung nach keine individuelle Geisteshaltung ist, sondern sozusagen eine Klassengesellschaft und dass es sozusagen zur Überwindung dieser Gesellschaft jetzt nicht Aufklärung der Individuen bedarf, sondern dass dazu sozusagen eine kommunistische Propaganda und eine Klassenaktion bedarf. Also sozusagen der Vorwurf sozusagen, man hätte nur ein taktisches Verhältnis jetzt zu sozialen Kämpfen, weil Antifa, da könne man eben jetzt nicht radikal punkten, also müsste man jetzt sozusagen soziale Kämpfe, Lohnkämpfe sehen, wo vielleicht eine größere Offenheit irgendwie für Antikapitalismus ist oder so. Das ist, glaube ich, eine sehr verkürzte Auffassung, aber würde halt die Diskussion erfordern, warum die Arbeiterklasse eben die revolutionäre Klasse ist oder sein soll. Aber ich meine, vielleicht wäre das wirklich ein Punkt jetzt, was? Ja, oder sein wird. Aber auf jeden Fall, vielleicht wäre es ein interessanter Punkt, eben, wo man auch mal eine Diskussionsrunde zu machen könnte. Also dass man nochmal eben jetzt nach dem Seminar zu Antifaschismus eben ein Seminar zu sozialen Kämpfen und Klassenkampf macht. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Also Schlusswort. Hier gibt es das Referat nochmal in schriftlicher Form, habe ich extra 30 Mal kopiert, würde ich ungern mit nach Hause nehmen. Dann zu Spanien habe ich nochmal diesen Text der IKP kopiert, der schon ein bisschen älter ist, aber ein paar interessante Fakten enthält. Und hier gibt es nochmal eine Kopie, ein paar von diesem damaligen Aufbrechen-Artikel, den wir im Mai 2001 geschrieben haben. Also das kann man sich alles hier noch mitnehmen. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht nochmal wieder.